Dieses Lied habe ich für einen Freund von mir entwickeln lassen, der einen sehr lustigen Namen hatte, aber darüber sehr traurig war. Und dieser Name lautete Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze, Arsch, Jan Pillemann Otze, Otze, Arsch. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze, Arsch, Jan Pillemann Otze, Otze, Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze, Arsch, Jan Pillemann Otze, Otze, Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze, Arsch, Jan Pillemann Otze, Otze, Arsch. Es gibt Menschen, die heißen Krause, singen Lieder von zu Hause. Dann gibt es Menschen, die heißen Meier, mindestens einen auf jeder Feier. Und es gibt einen, das ist interessant, den hat man Jan Pillemann Otze Arsch genannt. Jan Pillemann, Jan Pillemann Otze Arsch. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze Arsch. Jan Pillemann Otze, Otze Arsch. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze Arsch. Jan Pillemann Otze, Otze Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze Arsch. Jan Pillemann Otze, Otze, Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze Arsch. Jan Pillemann Otze, Otze Arsch. Es gibt Menschen, die heißen Bäcker,